Erster meine Brüder, freut euch über den Herrn. Ich schreibe das noch einmal. Das ist gut für euch. Zweiter, passt auf die schlechten Menschen auf. Sie tun böse Dinge. Passt auf diese Leute auf. Dritter, wir gehören wirklich zu Gott. Wir beten durch Gottes Geist. Wir sind stolz auf Jesus Christus. Wir vertrauen nicht auf menschliche Regeln. Vierter, ich könnte auch auf menschliche Dinge vertrauen. Andere denken, sie sind gut genug. Aber ich habe noch mehr Gründe. Fünfter, ich wurde am achten Tag beschnitten. Ich komme aus dem Volk Israel. Ich gehöre zum Stamm Benjamin. Ich bin ein echter Hebräer. Ich war ein Pharisäer. Sechster, ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe alle Regeln Gottes genau befolgt. Niemand konnte mir einen Fehler vorwerfen. Siebter, früher waren diese Dinge wichtig für mich. Aber wegen Christus sind sie jetzt wertlos. Achter, alles andere ist jetzt unwichtig. Jesus Christus zu kennen ist viel besser. Ich habe alles verloren. Für mich ist das alles nur Müll. Ich will nur Christus haben. Neunter, ich will fest mit ihm verbunden sein. Ich bin nicht durch Regeln vor Gott richtig. Ich bin durch den Glauben an Christus richtig. Gott macht uns durch Glauben neu. Zehnter, ich will Christus genau kennen. Ich will seine Kraft spüren. Er ist von den Toten auferstanden. Ich will wie er leiden und sterben. Elfter, so möchte ich auch von den Toten auferstehen. Zwölfter, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht perfekt. Aber ich laufe weiter. Christus Jesus hat mich schon festgehalten. Dreizehnter Brüder, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Aber ich vergesse die Vergangenheit. Ich schaue nur nach vorne. Vierzehnter, ich laufe direkt auf das Ziel zu. Gott ruft uns in den Himmel. Dort gibt es einen Preis durch Christus Jesus. Fünfzehnter, wir alle sollen so denken. Vielleicht denkt ihr über manche Dinge anders. Gott wird euch die Wahrheit zeigen. Sechzehnter, wir müssen auf dem richtigen Weg bleiben. Wir gehen den Weg weiter, den wir schon kennen. Siebzehnter, folgt meinem Beispiel, liebe Brüder. Schaut auf die Menschen, die so leben wie wir. Achtzehnter, viele Menschen leben falsch. Ich habe euch oft vor ihnen gewarnt. Jetzt weine ich dabei. Sie hassen das Kreuz von Christus. Neunzehnter, diese Menschen werden verloren gehen. Sie denken nur an ihr Essen. Sie sind stolz auf schlechte Dinge. Sie denken nur an die Welt. Zwanzigster, unsere Heimat ist aber im Himmel. Von dort kommt unser Retter. Wir warten auf den Herrn Jesus Christus. 21. Er wird unsere schwachen Körper ändern. Unsere Körper werden dann so schön wie sein Körper. Er hat die Kraft dazu. Er kann alles beherrschen.